1 live. 4. Ich wünsche dir und euch einen wunderschönen guten Abend hier zu 1 live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik, innerhalb derer ich mich insbesondere auf den neuen Track Brooklyn Calling des Londoners Joy Orbison offengestanden freue wie ein kleines Kind. Obwohl ja Weihnachten eigentlich noch gar nicht ist. Aber ich denke auch, die anderen Tracks drumherum können sich sehen und hören lassen. Ein bisschen bedächtig heute, teilweise so ein bisschen chillig soll das hier weitgehend ablaufen. Es geht los mit dem amerikanischen Duo Arms and Sleepers, das jetzt sein neues Album Matador gerade veröffentlicht hat, mit Tracks, die einmal so ein bisschen kammermusikalisch intim daherkommen können, die es aber auch schaffen, so in Richtung große filmische Melodie abzuheben, wie man das, wenn ich hier eine Referenzband nennen sollte, vielleicht ansatzweise auch bei Mercury Rev hier und da schon mal gehört hat. Die Arms and Sleepers mit Musik aus dem Matador-Album. Wir sind hier bei 1 Live 4. Dieser Mann kommt eigentlich aus Finnland. Er heißt Kiki, lebt aber meines Wissens schon seit einigen Jahren in Berlin und ist mit den meisten, zumindest mir geläufigen Aufnahmen beim dortigen B-Pitch Control Label angedockt, das der Berliner Techno-Queen Ellen Alien gehört, die auch eine Modelinie hat. Vielleicht ist das für einige von euch ja auch interessant. Auch die habe ich mir im Laufe dieses Jahres mal angeguckt. Da gibt es unter anderem von ihr entworfene Jeans, die man sich bis fast unter den Hals ziehen kann. Ich bin dann von der Seite relativ schnell wieder weggegangen. Das ist dann weniger was für mich. Aber dieser Kiki hat ein Album in diesem Jahr veröffentlicht, Kaiku, aus dem dieser Titel hier ausgekoppelt worden ist in verschiedenen Remixen. Für mich macht es der Holger Zielske Remix, der die Harfe hier wunderschön nach vorne holt. Immortal heißt der Track, den Kiki jetzt in diversen Versionen auskoppelt. Wir sind hier bei 1Live 4. Ich habe jetzt mal ein paar Titel in einer Reihe gespielt aus Alben, die für mich wirklich absolute Klasse verkörpern. Da beschönige ich überhaupt nichts. Gerade verklungen die Kings of Convenience, deren diesjähriges Album Declaration of Dependence schon einige Wochen alt ist. Die wenigsten hatten damit gerechnet, dass Erlend Oyer, einer des Duos, den es inzwischen ja auch nach Berlin verschlagen hatte, wo er höchst erfolgreich The Whitest Boy Alive gegründet hatte, eine Band, die sich eigentlich so eher minimal swingendem Disco-Funk widmet. Niemand hatte sich vorstellen können, dass er die Kings of Convenience nochmal aktivieren würde. Das ist aber passiert mit überragenden, federleichten Tracks, die immer so ein bisschen auch leichten Brasil-Flavor haben. Wenngleich ausgerechnet in der gerade gespielten Nummer das vielleicht nicht ganz so stark nachzuhören war. Davor habe ich Musik gespielt aus dem neuen Album von Devendra Banhart, What Will We Be? Und für ihn gilt, dass er dieses große Talent hat, die Stücke so als völlig lose Fäden so aneinander laufen zu lassen, so neben sich herlaufen zu lassen. Manchmal hat man das Gefühl, wo ist da eigentlich die 1 oder die 4? Gibt's da überhaupt einen richtigen Takt in dem Song? Und diese Meisterhaftigkeit, so Titel dann doch souverän ans Ziel zu bringen, die beherrscht meiner Ansicht nach neben ihm, Devendra Banhart, im Moment eigentlich nur Pete Doherty. Devendra Banhart, What Will We Be, das Album. Und davor habe ich einen Mann gespielt aus New York, der hier in der letzten Woche schon eine Rolle spielte. Faulty DL ist Drew Lustman, so heißt er bürgerlich, und hat als Faulty DL das Album Bravery veröffentlicht, auf dem er britische Clubmusik gewissermaßen wie so ein Echo einfängt. Sie also nicht wortgetreu nachspielt, sondern interpretiert, neu zusammenwürfelt und mischt. Da kommen unheimlich abenteuerliche Konstruktionen heraus. Manchmal hat man das Gefühl, er schlägt hier einen Haken, er täuscht da eine Finte an, wie beim Boxen. Du zielst auf die Leber und gibst ihm dann letztendlich einen aufs Glaskinn, um es mal ganz martialisch zu sagen. So viel mal zu den gerade gehörten Tracks. Jetzt kommt das, worauf ich mich so unheimlich freue. Der Londoner Produzent Joy Orbison mit seiner neuen Nummer Brooklyn Calling. Die ist sehr langsam, aber man spürt so, sie nimmt so millimeterweise Tempo auf und dann bringt er so einen zusätzlichen Akkord rein, dann entsteht so eine großartige Peak Time innerhalb des Tracks. Brooklyn Calling. Hier ist Joy Orbison, somit das Beste, was ich in diesen Tagen anbieten kann. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Wir sind hier gerade bei 1 Live 4 und hören eine Nummer. Man könnte fast glauben, sie käme aus irgendeinem Londoner Keller. Sie klingt so ein bisschen wonky, UK Funky House-mäßig mit dem dichten perkussiven Teppich da unten drunter. Tatsächlich aber stammt dieses Teil hier aus Düsseldorf von Antonelli Electronics. Es gibt eine neue 4-Track-Maxi. Die heißt Cancel und dieser tolle Track, ich mag ihn, heißt Hush und ist gleichzeitig Opener dieser EP. Er spart mir hier meine sonntagabendlichen Hauskünste zu vollführen. Deshalb habe ich hier einen ganz kleinen verbalen Break gemacht und mache auch direkt weiter dann hier mit Scratcher. Na, geht doch so halbwegs. Scratcher. Ehemaliger Grime-Producer hier, auch auf dem House-Trip, die Jelly Roll EP. transgressions greater than how I've been acting. I'm so ashamed. I can't take the pressure. I'm on the blame. I'm caving in. Don't know my way. Ancestors, take my hand. Cause I can't take the pressure, it's greater than you. All my skin and flesh, I'm so ashamed. When I finally get there, will you know my name? Feel like ice to the snow chain. Feel like my life with the price of fame. Ancestors, cold this pain. Help I ignite on this coldest train. To become that hot coal deep within the dirt. To become that charcoal that knew its worth. To become that diamond inside the church. Yeah. Ancestors, take our hands. I was unpacking my suitcase, pulling out dirty clothes when evocative aromas hit my nose. One shirt smelled of your smoky loft. Another strongly of spilt vodka, and it occurred to me how much I brought home. Unknowingly, y'all had loaded me up with the stuff to survive through lean time, so starved I could just wither and die. But I was saving little chunks of your sweet, sweet goodness and squirreling them away. I was squirreling them away. I was saving healthy chunks of your sweet, sweet goodness and squirreling them away. For the long, lean winter, all of y'all so lush and generous, it can get lean and lonely where I hail from. But each luscious one of you gave me bounteous chunks to chew. And I was stuffing stretchy, smiley cheeks for the extent of my stay. You could say that I was squirreling it away. I was squirreling it away. Wir sind hier bei 1 Live 4. Ich habe wiederum einige Titel in einer Linie gespielt. Das wurde eben etwas mehr in Richtung Downbeat. Das ging dann los mit Julian Dine aus Neuseeland, die ich in der letzten Woche hier schon mit zwei Titeln vorgespielt habe. Pins and Digits ist sein Album, auf dem er einmal souligen, vokalisierten Tracks nachgeht, aber sich auch in Beat-Forschung ergeht, der Marke Flying Lotus zum Beispiel. Und aus dieser Fraktion von Tracks habe ich einen gespielt von Julian Dine, um dann mit besagtem Flying Lotus indirekt zumindest weitermachen. Der nämlich hat einem Freund namens Gonja Sufi, der in der Mojave-Wüste lebt, einen Track gezimmert, Ancestors, den wir gehört haben und der sich auf einer Compilation des Warp-Labels befindet, die in diesen Tagen erscheint und ausnahmslos neue Projekte und bisher unveröffentlichte Tracks vorstellt, die bereits ins nächste Jahr zielen. Deshalb heißt diese absolut empfehlenswerte Compilation 2010 oder auch 2010. Hier im Hintergrund Harry Craze mit dem Titel 36 Hours, ein lupenreiner Instrumental-Hip-Hop-Track, wenn man so will. Ein paar Minuten möchte ich noch verwenden, bis die Infos kommen auf Christian Naujox. Aus Hamburg kommt der. Bloom ist sein Titel aus seinem diesjährigen Album, jetzt neu remixed und bearbeitet von Lawrence. Steffi Orbach um 23 Uhr. Große Hoffnungen vor Klimagipfel. Sieg für Schalke in der Bundesliga und das Wetter morgen ohne Regen. Am Vorabend des Klimagipfels in Kopenhagen sind offenbar viele Politiker zuversichtlich. Nach Worten des Chefs des UNO-Klimasekretariats de Boer waren die Aussichten auf ein Klimaabkommen noch nie besser als jetzt. Auch UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon zeigte sich optimistisch. Er erwarte in Kopenhagen eine starke politische Vereinbarung, die Grundlage für ein verbindliches Abkommen sein könnte. Der Weltklimagipfel dauert 2 Wochen. Vertreter von mehr als 190 Staaten beraten darüber, wie sich die Erwärmung des Erdklimas bremsen lässt. Der Luftangriff auf 2 Tanklaster in Afghanistan hat möglicherweise juristische Folgen. Nach Informationen der ARD wollen Angehörige der Opfer notfalls vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag ziehen. Ein Angehöriger wurde mit den Worten zitiert: Eine Entschuldigung der Bundesregierung reiche nicht aus. Der Angriff sei auch international nicht zu akzeptieren. Bei dem von der Bundeswehr befohlenen Angriff im September waren bis zu 142 Menschen getötet worden, darunter viele Zivilisten. Öl- und Gasunternehmen auf der ganzen Welt gehen offenbar sorglos mit radioaktivem Abfall um. Nach Recherchen des WDR fehlt von Millionen Tonnen hochgiftiger Rückstände der Nachweis, dass sie ordnungsgemäß entsorgt wurden. Jürgen Döschner berichtet. Die Öl- und Gasindustrie hat das Problem bis heute vor der Öffentlichkeit verheimlicht. Seit Jahrzehnten wissen die Unternehmen, dass mit jedem Barrel Öl und jedem Kubikmeter Gas erhebliche Mengen radioaktiver Substanzen in die Biosphäre gelangen. Nicht ordnungsgemäß entsorgte Abfälle aus der Öl- und Gasindustrie, darunter das hochgiftige und langlebige Radium-226, stellen weltweit ein großes Gesundheitsrisiko dar. Sie können Lungenkrebs und Leukämie verursachen. Experten in Kanada vergleichen die Risiken mit der Asbestproblematik vor 20 Jahren. In der Fußball-Bundesliga hat Schalke 04 den 3. Tabellenplatz verteidigt. Die Schalker besiegten Hertha BSC Berlin mit 2:0. Torschütze Kevin Korani war glücklich. Das war ein sehr schönes Gefühl, weil ich unbedingt dieses Tor schießen wollte, dass ich eine Befreiung habe und nicht jedes Mal nachzudenken, wann kommt der 100. Tor. Deswegen hat es sehr gut getan und wichtig war auch, dass wir heute gewonnen haben und 3 Punkte zu Hause gelassen haben. Das Spiel Köln gegen Bremen endete ohne Tore. In der 2. Bundesliga hat Duisburg in Paderborn mit 3:1 gewonnen. Oberhausen verlor gegen 1860 München mit 0:1 und Aalen unterlag Karlsruhe 1:3. 1 live. Sektorwetter. In der Nacht zieht der Regen ab. Die Temperaturen fallen auf 2 bis 6 Grad. Morgen erst noch bewölkt, später kommt auch noch mal die Sonne raus. Die Höchsttemperaturen dazu in Paderborn und Euskirchen 8 Grad, in Bottrop 9. Am Dienstag wieder mehr Wolken, zum Teil auch mit Regen. Stauschau. Alles frei. Eins live. 4. Ich möchte weitermachen für eine ganze Zeit lang mit Tracks, denen so etwas wie ein leises Knistern, ein Knacken innewohnt, Soundfetzen, verhallte Sounds, die von irgendwoher herüber zu wehen scheinen. Und ich muss gestehen, so manchmal lasse ich mich bei der Programmzusammenstellung auch so von Bildern beeinflussen. Dann sitze ich da so, zipp auch so ein bisschen in meinem Rechner rum, mal von der einen Seite zur anderen. Ich bin heute auf diversen Fußballseiten gewesen und etwas länger hängen geblieben bei Bildern, die geschossen worden sind gestern nach dem Bundesligaspiel VfB Stuttgart gegen VfL Bochum. Da sieht man eine größere Menschenmenge bereits außerhalb des Stadions wild demonstrieren gegen die Vereinsführung, gegen die Spieler des VfB Stuttgart, die in An- und Abführung nur ein 1:1 gegen den VfL Bochum geschafft hatten. Und zu dieser Menschenmenge, Fans, gibt es eine ganze Reihe von Bildern und ich habe mir die mal so genau angeguckt, so ein Gesicht nach dem anderen, so gestochen scharf. Und in jedem Gesicht sieht man so die Ausgeburt von Fanatismus, von blanker Wut, von blindem Hass. Das ist teilweise sehr interessant zu sehen und man könnte glauben, wenn man den Kontext nicht kennen würde, man hätte jedem einzelnen dieser Männer, es sind nur Männer, man hätte jedem einzelnen dieser Männer wirklich alles genommen, was ihm lieb und teuer ist, jetzt mal abseits des VfB Stuttgart, der sich doch eigentlich nicht wundern darf, dass er gegen Bochum 1:1 spielt. Ich meine, die Bochumer, das sind nun mal richtige Kerle, die muss man sich mal angucken, die schlägt man nicht so im Vorbeigehen. Das mal dazu. Oh ja, und als Inspiration herausgekommen ist dann zum Beispiel dieser wunderschöne Burial-Track Foster Care, der sich auf der Hyperdub-Compilation befindet, die ich hier zwar schon ausgiebig gespielt habe, bin mir aber gar nicht sicher, ob ich diesen Titel schon gespielt habe von Burial. Doppel-CD von Hyperdub zu Anlass ist fünfjähriges Bestehen dieses Labels. Burial. See? Musik gewissermaßen als Kontrast zum eben mal so kurz angerissenen, gesagten, gewissermaßen zum Runterkommen. Und ich bin auch der Meinung, bei solchen Klängen kann man gut so an die großen alten Erfolge sich erinnern. Sicher, sauber, schnell mit dem VfL. Wir schlugen Mailand, wir schlugen Rom, wir schlugen auch den FC Liverpool. Thank you. O. Live 4. Ich habe im Moment, wo ich was sagen wollte, gemerkt, ich hatte hier ein Kabelproblem. Das habe ich aber sofort wieder behoben. Ich lasse den Titel noch ein bisschen laufen und sage dann, was wir hier in einer Reihe jetzt in den letzten Minuten gehört haben. We'll be right back. 1 Live 4, Burial mit Foster Care. Danach kam zum wiederholten Mal ein Titel von Scuba aus seiner aktuellen A-Sonic EP. Golden heißt dieser Track, einer von insgesamt fünfen. Scuba am 15. Januar im Berliner Club Berghain, wo er seine neue Mix-CD vorstellen wird, die ich in Auszügen schon habe hören können und überragend finde. Berlin, Berghain, habe ich gesagt, ne? Danach kam ein Mann, den ich völlig aus den Augen verloren habe. Früher allein schon wohnraumtechnisch bedingt, als ich noch im Ruhrgebiet wohnte, war es überhaupt nicht zu umgehen, ständig auch mit dem Gasch-Kollektiv aneinander zu geraten. Also nicht jetzt mit Faustkampf oder so. In den Folgejahren habe ich hier immer mal Tracks, insbesondere von Herb LF und Matt Flores, gespielt aus dem ehemaligen Gasch-Kollektiv, das ich damals der britischen Two-Step-Garage-Musik verschrieben hatte. Nach Jahren, wo ich nichts von ihm gehört habe, taucht jetzt Adam Kroll wieder auf mit einer Nummer Orchestral Mind Trip, die ich hier eben gespielt habe. Bevor es dann weiterging mit Massive Attack, Psyche ist ein Titel aus der Splitting the Atom EP, der ja im Februar nächsten Jahres das Album folgen wird. Dann ging es in Richtung Dub and Bass, wenn man so will, mit leicht techy Einschlag. Das war der Großmeister Markus Intellex, den wir mit seinem ungewöhnlich geschnittenen Drum and Bass Track Pole Dancer gehört haben. Und hier im Hintergrund, das ist False Prophet, Wake Up im Bear Weasels Gut Fleas Remix. We'll be right back. 1 Live 4, Fleur Earth. Yeah. 1 Live 4, hier mache ich jetzt einfach mal einen ganz kleinen Break. Die Gruppe Limbic System, die ich hier gerade gespielt habe, ist für mich persönlich wirklich eine der Entdeckungen, die ich dieses Jahr gemacht habe, auf Umwegen gewissermaßen, denn zunächst war da die amerikanische Band This Will Destroy You, die ich dann auch live sah. Und als ich zu Hause endlich, ich habe das auch schon mal erzählt, ein Mini-Album von This Will Destroy You fand, stellte ich fest, dass die Hälfte des Albums mit Freunden bestritten worden ist, nämlich mit Limbic System, ein Split-Album also. Und besagte Limbic System, das sind zwei Brüder aus Tempe, Arizona, nämlich Michael und Jared Bell. Die haben jetzt ihr eigenes Album veröffentlicht, das heißt Shutter Release, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe. Melodiosität ist diesen beiden Brüdern absolut nicht fremd, teilweise sehr exotisch. Erhaben das Ganze dann wieder zum Luftanhalten, intim und kammermusikalisch. Ein richtig spannendes, ein tolles Album ist das Shutter Release von Limbic System. Stichwortartig habe ich zuvor reingeworfen Fleur Earth, eine Sängerin aus Köln, großartig Soul beseelt, ihre Stimme, die immer dann natürlich besonders gut kommt, und das scheint sie und ihre Mitwirkenden auch zu wissen, wenn das Ganze so wunderschön milde von E-Piano-Sounds umspült wird, wie das eben der Fall war. An der Seite von Fleur Earth befinden sich einige Musiker, Freunde, vor allem auch ihr Produzent Twit One, der die Beats macht. Es entstehen Wesen ist in relativ kurzer Zeit das zweite Album von Fleur Earth. Ich nehme an, das erste, das vor etwa einem Jahr erschien, versammelte so im Laufe der Zeit angewachsene Tracks, und dieses wird mehr oder weniger so ein bisschen konzentrierter angegangen worden sein. Nicht verhehlen will ich, dass ich vor Fleur Earth einige Jahrzehnte rückwärts gegangen bin, hin zu einer Band und ihrem Titel Penny Hitch, an den ich irgendwie denken musste, als ich diesen False Prophet Titel hörte, der mit einem Loop so kreismäßig immer angeschoben wird. Und auch dieses Soft Machine, diese Band haben wir nämlich gehört, die alte englische Avantgarde-Prog-Band Soft Machine, die gingen bei Penny Hitch her und gaben dem Titel gewissermaßen so die ganze Motorik durch so einen Loop, dieses Tam-Tam rhythmisch versetzt, und dann trieb das diesen, irgendwie habe ich daran denken müssen. Penny Hitch finde ich großartige Nummer, Soft Machine, was wir da eben gehört haben. So viel mal zu den Tracks, möchte weitermachen mit einem Mann aus Manchester, der heißt Trust Me und hat sich hier verstärkt mit M. Fiddler. Aus Detroit, Sänger M. Fiddler, ehemals auch Bassist bei George Clinton in der Band. Put it on me. Der Titel hier von Trust Me zusammen mit M. Fiddler reicht nicht ganz bis an die Infos, die wir in 3 Minuten etwa hier erwarten. Deshalb möchte ich bis dahin noch eine Band aus Brooklyn spielen, die viele von euch möglicherweise noch nicht kennen werden. Noch ein bisschen Punk infiziert. The Hundred in the Hands, ihr Beitrag, Dressed in Dresden, findet sich auf der Warp Compilation, die in diesen Tagen rauskommt, 2010, die ich heute schon anderweitig vorgestellt habe. Ich möchte zunächst weitermachen mit dem Album eines amerikanischen Projekts Love Comes Close, so heißt das Album von Cold Cave, bei dem immer mal wieder der Geist von Joy Division New Order so ein bisschen hier und da durchschimmert. Cold Cave hier mit dem Titeltrack des Albums Love Comes Close. We'll be right back. 1-3-4, Musik aus dem neuen Git-Hit-Album, das heißt Landing. Git-Hit ist die Band in erster Linie um Malka Spiegel und Colin Newman, auch privat ein paar letzterer Kopf der früheren Art-Punks von Wire. Sie bei Minimal Compact. Flowing, eyes closing. 1-3-4, ich mische mich hier ganz kurz ein, nachdem wir eben im Anschluss an Gitthead die Amerikanerin Courtney Tidwell gehört haben, die aus ihrem in diesem Jahr erschienenen Album einen weiteren Song ausgekoppelt hat, So We Sing. Es gibt weitere Tracks darauf, zum Beispiel einen namens Oslo, dessen Remix von Hands of Cuba gemacht ich recht gelungen finde. Hier im Hintergrund fadet jetzt ganz langsam aus ein Stück von Antje Geier-Fuchs, die sich seit langer Zeit schon nur noch AGF nennt, zusammen mit ihrem Lebenspartner Vladislav Delay, auch als Luomo bekannt. Beide haben in diesem Jahr das Symptoms-Album veröffentlicht, aus dem jetzt hier Connection als 12er ausgekoppelt wird. Den Remix besorgt ein Mann, den wir heute schon angetroffen haben, genau genommen gestern zu Beginn der Show, nämlich Kiki. Connection also im Kiki Remix. Möchte einfach hier weitermachen mit Roska und Shepard. Hier. Dieser Roska, dessen Name hier auch immer ausgerufen wird, ist der Mann der Stunde gewissermaßen, wenn es um UK Funky House geht. Eine neue Form von britischer Hausmusik, die nicht straight four to the floor sein will, sondern sehr auftaktig, synkopisch daherkommt mit vielen perkussiven Beats, die so ein bisschen an afro-karibische Rhythmen gemahnen. Das hier ist einer der populärsten Tracks derzeit. Bao Binga und ID sind die beiden Protagonisten. Tongue Rhythm heißt der Track und wir haben ihn, man kann es sich denken, im Roska Remix gehört, nachdem wir eben eine andere Nummer von Roska hier schon hatten, aus seiner TWC EP. Ich glaube, es gibt derzeit 20, 25 Tracks zeitgleich, an denen er in irgendeiner Art die Hand hat. Oh, das ist jetzt was ganz anderes. Walter Jones, I Am Loved, das kommt vom Münchner Permanent Vacation Label, das sich mehr der alten italienischen Cosmic Disco House Schiene bedient. Walter Jones, I Am Loved. We'll be right back. guess it's almost make you become a strong man. Reload on your heart. There's only one love song. Wir sind hier bei 1Live 4. Es gibt seit geraumer Zeit natürlich schon, sagen wir mal, in einem Grenzbereich. Und auch dieser Grenzbereich hat sich erst im Grunde in den letzten Jahren, wie könnte man sagen, installiert. Im Grenzbereich zwischen Singer-Songwriter-Tum und einem Ansatz von Folk Folk-Songwriting auf der einen Seite und elektronischen Beats oder elektronischen Effekten, symphonischen Sachen auf der anderen Seite. Da gibt es eine ganze Menge mittlerweile von Acts, die in diesem Grenzbereich sich aufhalten, Alben veröffentlichen. Und ohne jetzt hier Tausende von Namen zu nennen, ich muss gestehen, dass ich diesem Genre, dieser Fusion gegenüber ausgesprochen skeptisch bin. Auch zum Beispiel die eben gehörte Amerikanerin Courtney Tidwell, deren Album, das muss ich fairerweise dazu sagen, in diesem Jahr wirklich große Lobeshymnen bekommen hat, konnte mich nicht so recht überzeugen. Da war es mir zu manieriert, irgendwie so ein bisschen zu sehr auf die Spitze getrieben und zu sehr kokettierend, eben mit der Fusion beider Elemente. Entsprechend, um jetzt langsam mal hier auf den Punkt zu kommen, ich habe wirklich alles Erdenkliche getan, um mir dieses Album schlecht zu denken von Rez O'Hara, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe, aber es will mir einfach nicht gelingen. Dieses Album, es heißt schlicht und einfach Two, und er nennt sich, obwohl er alles andere als Orchesterstärke im Rücken hat, Rez O'Hara and the Odd Orchestra, also so korrekt alles ausgesprochen. Dieses Album ist wirklich gut. Die Songs stimmen, die Längen stimmen, die ganze Dramaturgie, er hat eine gute Stimme, setzt die gut ein. Es ist mir wirklich nicht gelungen, an diesem Album irgendwie so nachhaltig etwas Schlechtes zu entdecken. Ich mag das. Rez O'Hara. Das gilt auch, also die positive Sicht gilt auch für die nächste Band aus Philadelphia. Espas kommen mit einem neuen Album. Wenn das von Rez O'Hara 2 heißt, dann heißt das von Espas jetzt 3. Aber ich will hier nicht kokettieren und irgendwelche Überleitungen schaffen, nur aufgrund dieser verblüffenden Zahlen, Ähnlichkeit zumindest. Espas sind eine Band aus Philadelphia, die so ein bisschen anknüpfen an die hippieske Folk-Herrlichkeit des britischen Folks der 60er und 70er Jahre. Ich denke da zum Beispiel an Gruppen wie Fairport Convention. Sie sind aber sehr wohl in der Lage, ihren schönen Klang immer mal zumindest ansatzweise zu durchbrechen, etwa mit elektrischer Gitarre, die schon so ein bisschen schneidend ins Spiel kommen kann, mit Exkursen in fast schon dronehafte Schichtenhaftigkeit der Tracks. Das macht auch dieses Album für meine Begriffe recht wertvoll, hörenswert, wenngleich hier auch wirklich absolut puristische Lieder zu hören sind von Espas. Ich möchte aus diesem Album 3 mal einen Titel spielen, der mir recht gut gefällt. Dieser hier. Thank you. Espas, Three, das Album Colony, hier der Song mit alten Mellotron-Klängen beschwert. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit hier bei dir, bei euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch alles Liebe und alles Gute für die anstehende Woche und würde mich natürlich freuen, wenn die Gelegenheit da ist, dass wir uns vielleicht hier am kommenden Sonntag wiederhören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute. Die Tür schließen wird heute die Nottingham Band Savoy Grand mit Musik aus ihrem soeben erschienenen Album Accident Book. Also, ciao, ciao. There's a line that's been drawn. You have seen it before. People tie their own rope around their necks. Passing on with a kiss. There's a lie on their lips. People learn to forgive themselves. And the and the light.